werden das so machen, dass wir, ich werde noch kurz was zum Joachim Hirsch sagen, dann gibt es den Vortrag und ich hoffe, dass wir dann in die Diskussion einsteigen können mit, wie immer, Verständnisfragen zuerst und im Anschluss vielleicht dann eine Diskussion. Vielleicht bietet sich da ja auch an, so gegen Ende der Gegenuni auch mal so mehr in Richtung eines Fazits zu kommen, aber das können wir, glaube ich, danach noch probieren. Wir müssen uns überlegen, wie das ist heute Abend mit dem Rauchen hier. Also wenn sich das, eigentlich ist ja mittlerweile üblich, dass irgendwie geraucht wird, soweit war ja auch immer schon so, nur dass man vielleicht sieht, dass es soweit sich in Grenzen hält, dass alle sich hier noch angenehm aufhalten können, weil wir schwer lüften können, weil es dann kalt wird. Wenn es Leute gäbe, die schwer gestört werden, sollten sie vielleicht Bescheid sagen, dass man dann das ein bisschen reduzieren kann. Ja, heute Abend ist Joachim Hirsch hier. Ich weiß nicht, viele, die ich kenne, kennen ihn wahrscheinlich auch. Ich sage trotzdem kurz was. Joachim Hirsch war Professor im Fachbereich Gesellschaftswissenschaften hier an der Uni, als er auch noch tatsächlich Gesellschaftswissenschaften hieß, von 1972 bis jetzt 2003. Ich habe mal bei vorher geguckt, was bei Wikipedia steht. Dort steht sozusagen. Dann steht, dass du sozusagen der neuen Linken zugerechnet wirst, was ich wahrscheinlich auch machen würde, wenn man sich das vielleicht als Exkurs vorstellen kann. Während vielleicht in Marburg so die parteinahe Linie des universitären Marxismus angesiedelt war, war sozusagen in Frankfurt vielleicht eher die Linie angesiedelt, die der man heute würde man wahrscheinlich sagen, den neuen sozialen Bewegungen nahe ist. Vor längerer Zeit hätte man wahrscheinlich gesagt, undogmatisch. Das ist heute vielleicht ein bisschen aus der Mode. Theoretisch beschäftigt immer mit der Staatstheorie und da sozusagen an der, in der Staatsableitungsdebatte. Was das ist, glaube ich, braucht man heute nicht hier extra zu erwähnen, aber in der Beschäftigung, glaube ich, auch immer stark mit der Staatstheorie, mit dem französischen Theoretiker Nicolas Poulantzas. Soweit ich mich erinnern kann, warst du immer sozusagen bewegungsnah in jedem Unistreik anwesend und stets bereit, zur Verfügung Wissen und Aktionen zu teilen. So auch morgen im Fachbereich gibt es noch vom Fachbereichsrat eine Veranstaltung, wo du einen Arbeitskreis machst und arbeitest, glaube ich, auch immer noch viel für die Redaktion des Linksnetz. Ja, ich glaube, das reicht als Einleitung. Ich würde dir das Wort übergeben. Genau, bitte. Ja, guten Abend. Also, ob ich euch beglücken kann mit dem Vortrag, da bin ich nicht so ganz sicher. Das ist ja ein bisschen ein druckendes Thema, die Klasse. Und wenn man sich umsieht, eigentlich mega out. Und Klassen wird ja, das heißt, doch, es wird neuerdings wieder davon geredet, seit die Krise und einiges im Gange ist. Kommt manchmal die Klasse wieder zum Vorschein als Begriff, aber das betrifft im Allgemeinen die Publizistik und natürlich Bewegungen. Wo es kaum einen Niederschlag gefunden hat, ist in der Akademie. Also in den Sozialwissenschaften sind Klassen eigentlich nicht präsent. Wenn man den Begriff mal genauer anguckt, scheint es zunächst mal einfach, ist es aber nicht, sondern es taucht eine ganze Menge Fragen auf, nämlich, was heißt überhaupt Klasse genau? Lässt sich der Begriff noch oder jemals sinnvoll verwenden? Wie verhält sich Klasse zu anderen gesellschaftlichen Strukturbegriffen wie Geschlecht, Nation? Wenn es Klassen gibt, gibt es dann auch Klassenkampf? Und inwiefern kann man von Klassenbewusstsein reden? Das alles sind Fragen, die die Klassentheorie immer umgetrieben hat und die in irgendeiner Weise auch noch nicht gelöst sind. Zunächst einmal sollte ich vielleicht noch anmerken, dass der Klassenbegriff im Prinzip zwei Bedeutungen hat. Einmal wird Klasse einfach als soziale Kategorie verwendet. Das heißt, die Gesellschaft wird nach bestimmten Merkmalen wie Alter, Geschlecht, Einkommen und so weiter aufgeteilt, also in Kategorien eingeteilt, also klassifiziert. Diesen Kategorien werden dann in der Regel bestimmte Verhaltensweisen und Bewusstseinsinhalte zugeschrieben. Wenn etwa die Wahlforschung heute neben dem traditionellen Arbeitermilieu ein modernes Angestelltenmilieu identifiziert, das ganz anders tickt. Das ist sozusagen die eine Bedeutung von Klasse. Man spricht auch von politischer Klasse beispielsweise. Das sind alle die Funktionäre, die von der Politik leben und ein eher diffuses Bild abgeben, wo die Grenzen etwas fließend sind. In einer ganz anderen Verwendung bezieht sich der Klassenbegriff auf ökonomische Ausbeutungs- und Herrschaftsverhältnisse. Die ökonomischen Ausbeutungs- und Herrschaftsverhältnisse, die eine Gesellschaft grundlegend charakterisieren. Die dahinterstehende Fragestellung ist eine ganz andere. Es geht nämlich zunächst einmal um die zentralen Konflikte in der Gesellschaft, die Konflikte, die die Gesellschaft, die Entwicklungsdynamik bestimmen. Hier ist Klasse ein kritischer Begriff und kein deskriptiver. Dass der Klassenbegriff in den Sozialwissenschaften hierzulande traditionell wenig verwendet wird, hängt damit zusammen, dass er hier im Wesentlichen mit dieser zweiten Bedeutung verbunden wird. Er gilt deshalb vielen als linker oder marxistischer Begriff, weil es heißt, er ist ideologisch und unwissenschaftlich. Man redet hier lieber von Schichten, was harmloser klingt. Die Politikwissenschaft zum Beispiel, die sich immer stärker als Beratungswissenschaft versteht, kann mit dem Klassenbegriff natürlich wenig anfangen. Im angelsächsischen Bereich ist das ganz anders. Da gehört Klasse zu den Standardbegriffen der Sozialwissenschaften und möglicherweise gibt es da, oder offenbar gibt es da weniger Berührungsängste mit dem Begriff wie hierzulande, was vielleicht damit zusammenhängt, dass der Antikommunismus in Deutschland eben eine lange, sehr lange Tradition hatte. Allerdings wird im angelsächsischen Bereich der Klassenbegriff zwar verwendet, aber eigentlich als Schichtbegriff verwendet. Also auch hier ist es sozusagen kein linker Begriff. In der klassischen politischen Ökonomie herrschte noch der kritische Klassenbegriff vor. Nicht nur bei Marx, auch bei Ricardo und Ähnlichen. Da ging es immer um die Dynamik der Gesellschaft und die Konflikte. Bei Marx sind alle bisherigen Gesellschaften Klassengesellschaften, die durch ein spezifisches, jeweils spezifisches Ausbeutungs- und Herrschaftsverhältnis charakterisiert sind. Beim Kapitalismus ist das der Gegensatz von Lohnarbeit und Kapital, der durch das Privateigentum an Produktionsmittel begründet wird. Dieses gestattet es den Kapitalisten oder den Produktionsmittelbesitzern, sich den von den Arbeitenden produzierten Mehrwert anzueignen und begründet damit ein Ausbeutungsverhältnis. Aus diesem Gegensatz folgt, dass die Gesellschaft strukturell durch Antagonismus und Kampf gekennzeichnet ist. Nun hat Marx angenommen, dass sich im Zuge der kapitalistischen Entwicklung dieser Klassenantagonismus immer stärker ausprägt. Das heißt, er ging davon aus, dass immer weniger Kapitalisten einer immer größeren werdenden Masse von Lohnabhängigen gegenübersteht. Das war für ihn die Voraussetzung für eine von der Mehrheit getragene Revolution, die sowohl Kapital wie Klassen beseitigt. Das heißt, der Übergang zu einer Gesellschaft von freien Produzenten. Statistisch gesehen war diese Voraussage nicht falsch. In der Tat ist heute eine große Mehrheit der Bevölkerung lohnabhängig und die Kapitalistenklasse ist geschrumpft, zahlenmäßig. Allerdings, von Klassenkampf ist kaum die Rede und von Revolution keine Spur. Das lässt erkennen, dass die in Anführungszeichen objektive Klassenlage, also die Stellung im Produktionsprozess, die Stellung zu den Produktionsmitteln, noch keine Aussage über gesellschaftliches Bewusstsein zulässt. Nikos Poulantzas hat einmal formuliert, dass Klassen nur im Kampf entstehen. Das heißt, sie entstehen nicht, sie sind nicht einfach nur da, sondern erst wenn sich Kämpfe entwickeln, formieren sich auch Klassen als handelnde Akteure. Das ist ein wichtiger Gesichtspunkt. Der Klassenkampf findet fortwährend statt, aber nicht unbedingt bewusst und deutlich und offen. Und ob es zu Klassenkämpfen kommt, hängt sehr von sehr komplexen Bedingungen ab und ist in fortgeschrittenen Gesellschaften eher unwahrscheinlich. Allerdings ist Klassenkampf zugleich alltägliche Realität, wenn er nicht immer als solcher ins gesellschaftliche Bewusstsein dringt. Er findet statt, solange Ausbeutungsverhältnisse existieren. Zum Beispiel die ständigen Auseinandersetzungen im Betrieb, über Löhne, über Pausen, über Arbeitsbedingungen, über Fehlzeiten, all das sind Klassenkämpfe. Aber sie werden nicht als solche wahrgenommen. Auch die gewerkschaftlichen Tarifverhandlungen haben etwas mit Klassenkampf zu tun, obwohl die Gewerkschaften selbst das nicht mal gerne hören. Das heißt, der Klassenkampf findet zwar statt, aber nicht in einer Weise, wo er bewusst und politisch sozusagen bestimmt wird. Derzeit scheint der Klassenkampf im Übrigen im Wesentlichen von oben stattzufinden. Das heißt, durch die Aktion der herrschenden Klasse. Warren Buffett, der als Multimilliardär es wissen muss, spricht davon, dass gegenwärtig eine kleine Gruppe von Reichen einen Kampf, einen Klassenkampf gegen den Rest der Gesellschaft führt. Damit hat er nicht ganz Unrecht. Blickt man nämlich auf die gesellschaftliche Entwicklung der letzten Jahrzehnte, dann lässt sich in gewisser Weise die These von Marx und Engels, nämlich dass der Klassenkampf der Motor der Geschichte ist, durchaus bestätigen. Es wäre nochmal beim kleinen Rückblick, müssen wir nochmal davon ausgehen, wir hatten ja in der Nachkriegszeit eine Situation, in der durch eine ganze Reihe von Bedingungen der Klassenkampf in einer gewissen Weise stillgestellt war. Die Nachkriegszeit, der Fordismus, die Zeit des relativen Wohlstands, des Ausbaus des Sozialstaats, der Integration der Gewerkschaften, der Arbeiterparteien in den Staat, das war sozusagen eine Zeit des stillgelegten Klassenkampfes, obwohl er de facto immer weiter stattfand, untergründig. Das hat sich geändert, als dieses System in die Krise geriet, Ende der 70er Jahre. Das heißt, die Bedingungen dieses Nachkriegskapitalismus waren so, dass sie dem Kapital nicht mehr ausreichende Profite ermöglicht hätten. Deshalb ging das Kapital zu einem Angriff über. Das war der Beginn des neuen aktuellen Klassenkampfs. Angriff, der darin besteht, der in der neoliberalen Offensive bestanden hat. Das heißt, es wurde versucht, die Institution des Nachkriegskapitalismus, des Wohlfahrtsstaats, des Sozialstaats und die Kräfteverhältnisse radikal umzuändern. Die Methode, mit der das gemacht wurde, war die Liberalisierung der Finanz- und Kapitalmärkte weltweit, damit die Entfesselung der Konkurrenz, damit die Entwicklung der Standortkonkurrenz, damit die Schwächung der Gewerkschaften, also all das, was wir heute haben. Das war Klassenkampf. Und es lässt sich daran zeigen, dass, wenn man nochmal von der Nachkriegszeit ausgeht, die Nachkriegszeit war bestimmt durch ein spezifisches Kräfteverhältnis, das bestimmt war durch den Faschismus und die Erfahrung mit dem Faschismus, die Verwicklung des Kapitals mit dem Faschismus, die Existenz der Sowjetunion, die, was man immer davon hier halten mag, sozusagen Gegengewichte in die westlichen Staaten dargestellt hat, Kalter Krieg. Und das war eine Situation, in der die herrschenden Klassen zu Konzession gezwungen waren. Schon deshalb, weil sie nachweisen mussten, dass diese Seite des Eisernen Vorhangs die bessere ist. Das war nach 1989 nicht mehr möglich und deshalb ist auch 1989 der Punkt, wo die Globalisierungsoffensive ganz massiv einsetzt. Das heißt, das Kapital konnte dazu übergehen, diesen Nachkriegskonsens aufzukündigen und tat es mit ökonomischen und politischen Mitteln. Dazu kam die Transformation der Volksparteien, die ja in der Nachkriegszeit noch so etwas wie andeutungsweise Klasseninteressen vertreten hatten. Die SPD war schon eine Arbeitnehmerpartei, nicht Arbeiter, aber Arbeitnehmerpartei im Wesentlichen. Und diesen Charakter verloren im Zuge dieser neoliberalen Entwicklung die Parteien relativ stark. und haben sie zu dem verändert, was sie heute darstellen, nämlich mediale Apparate, die die Aufgabe haben, die vom Kapital geschaffenen angeblichen Sachzwänge zu vermitteln. Dass die Klassenkämpfe selten und kaum bewusst zutage treten, hängt damit zusammen, dass die Stellung im Produktionsprozess, das heißt Privateigentum und Lohnarbeitsstatus, nicht allein ausschlaggebend sind für politisches Bewusstsein. Diese Stellungen werden im Zuge der ökonomischen und technischen Entwicklung überdies immer differenzierter. Wenn man etwa vergleicht, die Banker, die Boni kassieren, qualifizierte Facharbeiter, von mir aus bei Opel, von der Schließung bedroht, und teilzeitarbeitende Verkäuferinnen. Alle sind lohnabhängig, aber sie haben praktisch wenig gemeinsam. Zugleich gibt es eine stärkere Ausdifferenzierung der Kapitalistenklasse, die vor allem mit der Internationalisierung des Kapitals zusammenhängt, nämlich dass das Kapital sozusagen schon längst nationale Grenzen überschritten hat, sich international organisiert und damit die Struktur der Kapitalistenklasse sich sehr wesentlich verändert hat. Die eigentliche Kapitalistenklasse, also die wirklichen Produktionsmittelverfüger, wird zwar immer kleiner, beschäftigt aber gleichzeitig ein sehr umfangreiches ökonomisches und politisches Hilfspersonal, das in der Regel privilegiert und gut bezahlt ist. Auch das also sozusagen ein Punkt, der die Klassenverhältnisse etwas undeutlicher macht. Auf der anderen Seite, auf der Seite der Lohnarbeit, wird ganz drastisch deutlich und immer schärfer die Differenz zwischen relativ gesicherter Normalarbeit und prekarisierter Arbeit, die auch große Unterschiede in den Interessen und Einstellungen nach sich zieht. Viele dieser Differenzierungen werden strategisch hergestellt, zum Beispiel die Durchsetzung eines Niedriglohnsektors zwecks Verbesserung der internationalen Konkurrenzfähigkeit, was heißt Verbesserung der Kapitalverwertungsbedingungen, ist eine strategische Maßnahme, die aber zugleich erheblich durchschlägt auf die Klassenstruktur und damit auch den Status und das Bewusstsein der Betroffenen. Also hat die neoliberale Umstrukturierung des Kapitalismus in den letzten 30 Jahren zu einer erheblichen Veränderung auf dem Feld der Klassen geführt. Dabei spielt nicht zuletzt die Entwicklung eine Rolle, die in den Sozialwissenschaften gerne als Individualisierung bezeichnet wird. Hintergrund davon ist die Verallgemeinerung der Konkurrenz, die Schwächung kollektiver Sicherung, der Abbau des Sozialstaats. Dazu kommt ein sich immer stärker breitmachendes neoliberales Bewusstsein auch in großen Teilen der Bevölkerung, das beinhaltet, dass man allein für sich selber sorgen muss, dass Solidarität schädlich ist und kostet und dass man gucken muss, wie man als Unternehmer seiner selbst sich durchschlägt. Das ist sozusagen die materielle Seite der Individualisierungsthese und die hat schon auch eine Bedeutung. Und je mehr Individualisierung, desto weniger Klassensolidarität und Klassenkampf. Insgesamt heißt es, dass die Klassenverhältnisse sich heutzutage ganz deutlich nicht mehr so ganz einfach in den allgemeinen Kategorien von Lohnarbeit und Kapital begreifen lassen. Wenn über Klassen geredet wird, müssen zugleich auch gesellschaftliche Herrschaftsverhältnisse und Spaltungen berücksichtigt werden, die quer zu der Klassenstruktur stehen und diese überlagern, rassistische, sexistische, religiöse und nationalistische. So werden Beispiel Deutsche in Anführungszeichen gegen Ausländer und Migranten gestellt. Eine wichtige gesellschaftliche Spaltung. Es gibt das Verhältnis zwischen Männern und Frauen, das durch ideologische und institutionelle Frauendiskriminierung geprägt ist. Es gibt die Aktion von Männerbünden, die ihre Positionen sichern und damit Herrschaftsverhältnisse aufrechterhalten, die nicht unerheblich sind in der Gesellschaft. Wir stehen als Deutsche oder hier Lebende dann auch gegen andere Nationen im Wettbewerb und müssen gucken, dass wir besser sind, dass wir uns behaupten, müssen gegebenenfalls auch Krieg führen, um das zu tun. Auch das sozusagen bildet eine Spaltung, ein Herrschaftsverhältnis, das quer zu den Klassen steht. Kommen noch dazu wichtige kulturelle Differenzen. Es gibt den Gegenstand von Stadt und Land immer noch, was das gesellschaftliche Bewusstsein angeht. Es gibt traditionelle und moderne Arbeitermilieus. Es gibt Aufsteiger und Verlierer. Es gibt das Frankfurter Nordend und den Gallus oder den Gutleut und Zeisheim. Völlig unterschiedliche Gegenden, auch wenn da im Wesentlichen Lohnabhängige leben. Es gibt die Herausbildung einer kulturellen Unterschicht, die zugleich über ein beträchtliches ökonomisches Kapital verfügt. Also sind Besitz und Bildung nicht mehr mit ökonomischem Kapital unbedingt verbunden. Es gibt kaum Gemeinsamkeiten zwischen der traditionellen Mittelklasse, zum Beispiel der kleinen Selbstständigen, und der, wie Herr Söhn sagt, Pionade-Bourgeoisie, die heute gerne als neue bürgerliche Mitte bezeichnet wird. Und was heute besonders wichtig ist, immer stärker werden ökonomische und soziale und politische Konflikte in Gestalt religiöser Gegensätze ausgetragen. Diese Spaltungen und Herrschaftsverhältnisse überlagern sich gegenseitig und das Klassenverhältnis. Die Statistiker kennen, um das ein bisschen deutlich zu machen, die Figur der lohnarbeitenden, schlecht ausgebildeten katholischen Frau vom Land. Die hat alles sozusagen. Sie ist eine Frau, sie ist lohnarbeitend, sie ist schlecht ausgebildet und sie lebt auf dem Land. Also sozusagen die Anhäufung von Diskriminierung. Daran lässt sich zeigen, dass dass sozusagen das Klassenverhältnis eben nicht allein bedeutsam ist für das, was Menschen widerfährt. Das heißt, die Häufung von Diskriminierung, die nicht allein Folge der Klassenlage sind, bedeutet, dass Klassenverhältnisse im gesellschaftlichen Bewusstsein, wenn überhaupt, dann nur in gebrochener und verzerrter Form zum Ausdruck kommen. Diese Vielzahl von sozialen Spaltungen ist ein wichtiger Ansatzpunkt für hegemoniale Strategien, mit denen Herrschaft stabilisiert wird. Hegemonie bezeichnet ein allgemein verbreitetes Bewusstsein von der richtigen gesellschaftlichen Ordnung. Zum Beispiel, wenn die Deutschen sich im Gegensatz zu anderen, den Griechen beispielsweise, als besonders leistungsfähig, demokratisch, christlich, fortschrittlich und so weiter sehen. Oder wenn die Marktwirtschaft als beste aller Welten gilt. Das sind hegemoniale Konstruktionen, die tief im allgemeinen Bewusstsein verankert sind. Das wiederum beruht auf spezifischen sozialen Spaltungen. Und die Herstellung eines Wir-Gefühls über gesellschaftliche Ausbeutung und Herrschaftsverhältnisse hinweg wird ständig gemacht. Es werden entsprechende Diskurse gemacht. Die Hegemonie wird fortlaufend erzeugt und stabilisiert. Das passiert in Universitäten ganz deutlich, in Thinktanks, bei Wissenschaftlern, bei den Kirchen, in den Medien, sozusagen das in dem, was man im Allgemeinen als Zivilgesellschaft bezeichnet. Das heißt, da sind die Organe, die die herrschenden Diskurse formulieren und illusorische Gemeinsamkeiten erzeugen über bestehende Ausbeutungsverhältnisse und Unterdrückungsverhältnisse hinweg. Antonio Gramsci hatte sich zu seiner Zeit mit der Frage beschäftigt, wieso nach dem Ersten Weltkrieg die Revolution in Russland erfolgreich war und im Westen gescheitert ist. Und er führte dies darauf zurück, dass dort, also im Westen, eine entwickelte Zivilgesellschaft existiert hat, in der die bürgerliche Hegemonie entwickelt und verbreitet werden konnte. Und das hat die Herrschaft dort entscheidend stabilisiert. Und man kann sagen, dass das, was zu Gramsci's Zeiten noch relativ ansatzweise vorhanden war, heute zu einem erstaunlichen Maß ausgebildet ist. Also die Zivilgesellschaft als hegemonialer Komplex ist heute eine wichtige gesellschaftliche Instanz. Neben der Zivilgesellschaft kommt dem Staat eine besondere Bedeutung zu. Insbesondere die Spaltung der Weltgesellschaft in konkurrierende Nationalstaaten, die ja ein Ergebnis der Durchsetzung der bürgerlichen Gesellschaft ist, bedeutet, dass eine wesentliche Grundlage dafür besteht, Herrschaft durch rassistische und religiöse Differenzen zu stabilisieren. Und das geht nur mittels staatlicher Spaltung. Klassen stehen, also der Staat ist soweit ein wichtiges Element der Klassenstruktur. Und Klassen stehen nicht außerhalb des Staates, sondern sind im Staat immer präsent, wenn auch auf unterschiedliche Weise. Die herrschende Klasse, die ja in sich konkurriert und sich nicht unbedingt auf eine gemeinsame Politik einigen kann, findet im Staat einen Stützpunkt, ein Terrain, in dem sie ihre Politik formulieren kann, wo ihre Politik formuliert werden kann. Gleichzeitig sind die ausgebeuteten, unterdrückten Klassen im Staat ebenfalls präsent, allerdings in einer anderen Art und Weise. Während die herrschenden Klassen im Staat Stützpunkte haben, werden die herrschenden Klassen vom Staat betreut, kontrolliert. Der Unterschied besteht darin, dass beispielsweise das Finanz- oder das Wirtschaftsministerium ganz klar Stützpunkte der herrschenden Klasse sind. Demgegenüber steht das Sozialministerium, das Familienministerium, vor allem zu den Frauen. Das ist eine ganz andere Art der Beziehung. Wichtig ist insbesondere, dass der Staat, die Wirksamkeit des Staates darin besteht, dass die Individuen als Staatsbürger desorganisiert werden. Das heißt, als Individuen treten wir dem Staat eben individuell gegenüber, nicht als Klassenangehörige, nicht als Angehörige einer Kultur oder sonst etwas, sondern als Staatsbürger mit formell gleichen Rechten. Und das sozusagen bildet eine Möglichkeit, diese Individualisierungstendenz, die ohnehin ökonomisch bestimmt ist, weiter voranzutreiben. Die einzelstaatliche Form des Kapitalismus ist also ein wesentlicher Faktor der Klassenspaltung. Er setzt die Klassen in Konkurrenz zueinander im Weltmaßstab und ermöglicht zugleich klassenübergreifende Bündnisse. Also wenn zum Beispiel die deutschen Gewerkschaften mit den Unternehmern im Staat über Wettbewerbsverbesserungen verhandeln. Das sind klassenübergreifende Bündnisse im Verhältnis zu anderen Gesellschaften. Nun, noch was zu den Klassenkämpfen. Die Geschichte der Bundesrepublik ist seit den 80er Jahren sehr stark durch das Auftreten der sogenannten neuen sozialen Bewegungen gekennzeichnet, die offensichtlich keine Klassenbewegungen sind, sondern sowohl von ihrer sozialen Zusammensetzung als auch von ihren Themen her andere gesellschaftliche Verhältnisse und Konflikte zum Ausdruck bringen. Insbesondere das Geschlecht und das Naturverhältnis. Sie liegen in einem gewissen Sinne quer zu den ökonomischen Klassenspaltungen. Dies geschah, nachdem in der Nachkriegsgesellschaft der traditionelle Klassenkampf für eine Zeit lang eingestellt war und Gewerkschaften und Arbeiterparteien sich immer stärker zu Co-Managers des Kapitals entwickelt hatten. Deshalb auch der Konflikt, der eine Zeit lang ganz radikal war, zwischen der Ökologie, insbesondere Anti-Atom-Bewegung und den Gewerkschaften, was ein ganz anderer Konflikt ist als ein Klassenkonflikt im üblichen Sinne. Ne? Die institutionellen Vertreter der Arbeiterklasse standen gegen die Atomindustrie für gefährlich und nutzlos und schädlich hielt. Das Auftreten der neuen sozialen Bewegungen hängt auch damit zusammen, also hängt einerseits zusammen, dass der traditionelle Klassenkampf sozusagen stillgestellt war. Deshalb waren sie auch in Deutschland relativ stark im Vergleich zu Frankreich, wo die traditionellen Klassenstrukturen politisch noch bedeutsamer waren. Hängt aber auch damit zusammen, dass ganz neue gesellschaftliche Probleme sichtbar wurden, die nicht einfach auf Klassenverhältnisse zurückzuführen sind oder zumindest sich nicht unmittelbar klassenspezifisch auswirken. Die Frage ist, wie sich diese Bewegungen zu den Klassenverhältnissen verhalten. Eine lange diskutierte Frage ist vielleicht das Geschlechterverhältnis, der bestehende gesellschaftliche Widerspruch und nicht das Klassenverhältnis. Was bedeutet es, dass die Ökologiebewegung eher von den relativ Bessergestellten aus der sogenannten Mittelschicht getragen wurde, aber von der Arbeiterschaft kaum? Was ist eigentlich der soziale Ort der lange Zeit lang relativ wichtigen Friedensbewegung? Und dann hatten wir mal eine Zeit lang mit den mexikanischen Zapatistas zu tun, die ja bei der deutschen Linken eine ziemliche Resonanz hatte und auch wichtig waren für die Debatte, aber keine Klassenbewegung in diesem Sinne sind, sondern eine Bewegung einer unterdrückten Landbevölkerung. Also auch da gibt es keine unmittelbare Entsprechung. Und heute haben wir die globalisierungskritischen Bewegungen, Occupy und so, die sehr heterogen ist, sozial, in der Krisen betroffene Mittelständler ebenso sind wie antikapitalistisch Eingestellte, die auch radikale Linke manchmal sich dazu zählen, aber sie ist, während die wiederum die Beteiligung aus der traditionellen Arbeiterschaft eher gering ist. Die Frage wäre, wie sind solche Bewegungen eigentlich einzusetzen? Dass sie mit Klassen zu tun haben, ist klar. Ne? Die globalisierungskritische Bewegung ist natürlich nur dadurch entstanden, dass es die Globalisierung mit ihren Effekten gab und das war eine Kapitalstrategie. Das war Klassenkampf. Ne? Und es ist eine Reaktion auf Klassenkampf, aber nicht klassenförmig. Und das ist, glaube ich, ein entscheidender Zug der ganzen Geschichte der kapitalistischen Länder. Es gibt Klassenkämpfe, es gibt Klassenstrukturen und Klassenpolitik, aber die Reaktionen darauf sind sehr oft nicht klassenförmig, sondern zum Beispiel nationalistisch. Frage ist, was folgt daraus für die Politik, also politisch? Erstmal, was ich auch versucht habe zu zeigen, ist, dass der Klassenbegriff und klassentheoretische Überlegungen ganz zentral bleiben, wenn es darum geht, die Struktur und die Entwicklung der Gesellschaft zu verstehen, die eben sehr wesentlich durch Klassen und Klassenkämpfe bestimmt wird. Aber gleichzeitig ist eine emanzipatorische Politik nicht als Klassenpolitik denkbar. Ich will das nochmal begründen. Erstens mal deshalb, weil die Klassenlage real und im Bewusstsein nicht allein die gesellschaftlichen Interessen bestimmt. Es war ein alter Fehler der Arbeiterbewegung früher, zu glauben, dass der Lohnarbeiterstatus sozusagen an sich a priori ein gemeinsames Interesse stiftet. Heute würde man das weniger annehmen, aber man kann davon nicht ausgehen. Noch schärfer formuliert, wenn Emanzipation heißt, dass Klassen überhaupt abgeschafft werden müssen, dann kann man das nicht als Klassenpolitik führen, sondern die Politik muss über die Klassen hinausgehen, die politischen Perspektiven. Das heißt, es besteht die Notwendigkeit, gesellschaftliche Verhältnisse, Vorstellungen zu entwickeln, die radikal über die bestehenden Klassenverhältnisse hinausweisen. Das heißt, es geht darum, eine alternative Hegemonie, eine alternative Vorstellung von einer besseren Gesellschaft zu entwickeln. Und da kriegen diese Bewegungen, so vielfältig sie sein mögen und so wenig sie mit Klassen zunächst zu tun haben, ihre Bedeutung. Denn alle sind in einer gewissen Weise dran, sozusagen punktuell in bestimmten Zusammenhängen alternative Vorstellungen von Gesellschaft zu entwickeln. Und das ist eine wichtige Sache. Dabei gilt es ganz unterschiedliche soziale Lagen, wie dargestellt, und ganz unterschiedliche Erfahrungen aufzuarbeiten. Natürlich bestehen Interessengegensätze zwischen den verschiedenen Gruppen der Gesellschaft, zwischen Geschlechtern und so weiter, zur Kenntnis zu nehmen, Wertvorstellungen zu thematisieren, die auch unterschiedlich sind, und Kompromisse zu machen und darüber Gemeinsamkeiten zu finden, die natürlich Gemeinsamkeiten sein müssen, die über die jeweilige soziale Lage hinausweisen und auf eine neue Form der Vergesellschaftung zielen. Es geht also darum, bestehende Spaltungen und Interessengegensätze zu überwinden und dabei die Bedeutung nicht klassenmäßiger Differenzen und Herrschaftsverhältnisse nicht zu vernachlässigen. Dabei hilft die Unterstellung eines a priori existierenden Interesses oder Bewusstseins wenig. In der Geschichte hat dies zu der irrigen Vorstellung geführt, diese a priori existierenden Interessen könnten von einer Partei repräsentiert werden. Es handelt sich dabei um die Konstruktion einer imaginären Einheit, die an allen alltäglichen Erfahrungen vorbeigeht. Emanzipatorische Bewegungen sind nicht von oben herstellbar. Sie können nur aus konkreten politischen und gesellschaftlichen Praxen hervorgehen, die an ganz unterschiedlichen Punkten anknüpfen müssen, die zunächst unterschiedliche Themen haben und aus deren Entwicklung sich nur so etwas ergeben kann, wie die Vorstellung von einer anderen Gesellschaft. Das heißt, die Zivilgesellschaft, die ich vorhin erwähnt habe, die also Hegemonie erzeugt, Hegemonie der Herrschenden, die ist auch der Ort, wo alternativ sich was entwickeln kann. Und die gibt es natürlich auch. Es gibt zum Beispiel das hier. Ist auch Zivilgesellschaft, aber hat nichts zu tun mit anderen Teilen derselben. Auch das ist ein Kampf, der sich entwickeln muss und in dem es darum geht, neue Kommunikationszusammenhänge, Organisationsformen, Öffentlichkeiten und sowas zu schaffen, um diese Prozesse der Erfahrungsverarbeitung, der Kompromisse, der Interessenkonfrontation praktisch voranzutreiben und nicht in Form von Manifesten und Parteiprogrammen. Das heißt, es geht wesentlich um den Kampf um Hegemonie, die Entwicklung alternativer gesellschaftlicher Vorstellungen, die mehrheitsfähig sind. Wenn gesagt wird, dass wir, wer auch immer das sei, die 99% seien, dann reicht das nicht aus, selbst wenn es 99% sind. Denn die 99% sind sich zunächst mal nur einig darin, wogegen sie sind. Wofür man wäre, was eine andere Gesellschaft sein könnte, wie sie aussehen sollte, das ist die zentrale Frage. Und dann der Prozess, davon auch andere Menschen davon überzeugen. Das ist ein Prozess, der bestehende Klassenlagen auf jeden Fall überschreiten muss. Und der einen Ansatzpunkt braucht, der weit jenseits der etablierten Politik von Staat und Parteien ist. Danke. Thank you.